1. Das Wort Jahwehs Erging in Jonah, den Sohn Amittais, im Folgende Anweisung. 2. Assaulti nach Nineve, der großen Stadt, gehen und dort gegen sie predigen, da ihr Bosheit vor Jahweh offenbar geworden war. 3. Jonah jedoch beschloss, vor Jahweh nach Tarsis zu fliehen, daher begab sich nach Jaffo, wo ein Schiff nach Tarsis fand, basalt das Fahrgelden bestieges, imit den anderen reisenden Jahweh zu entkommen. 4. Daraufhin sandt Jahweh einen heftigen Wind auf das Meer, wo durch ein gewaltiger Sturm entstand, der das Schiff zu zerbrechen droht. 5. Die Seeleute gerieten in groß Furcht und riefen Jewels zu ihrem Gott, warend sie die Ladung ins Meer warfen, das Schiff zu erleichtern. Jonah hingegen war in den untersten Teil des Schiffs hinabgestiegen, hat sich hingelegt und schlief tief und fest. 6. Der Schiffshauptmann trat zu ihm und fragte, wie kannst du schlafen? Steh auf und ruf deinen Gotten. Wir legt wer diese Gotten uns denken, so dass wir nicht untergehen. 7. Sie sagten zueinander, lasst uns los werfen, herauszufinden, wofür dieses Unglück während wirklich ist. Als sie die los werfen, fiel die Wall auf Jonah. 8. Daraufhin fragten sie ihn, erklär uns, weshalb dieses Unglück über uns gekommen ist. Was ist dein Beruf, woher kommst du, welches dein Heimat und zu welchem Volk gehorst du? 9. Jonah antwortet ihnen, ich bin ein Hebräer und wahrer Jahweh, den Gott des Himmels, der sowohl das Meer als auch das Festland erschaffen hat. 10. Die Manager rioten in noch grosser Furcht und riefen, was es du getten? Sie wussten namlich, dass vor Jahweh floh, daos ihnen zu verursacht hat. 11. Anschließend fragten sie ihn, was sollen wir imit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns nicht lange bedroht. Denn der Sturm wird immer heftiger. 12. Erwidert ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird sich das Meer beruhigen und euch nicht lange bedrohen, denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm wegen mir über euch gekommen ist. 13. Obwohl die Männer sich bemühten, das Schiff zu rücken Land zu ruden, gelang es ihnen nicht, da das Meer immer heftiger gegen sie anstürmt. 14. Daraufhin riefen sie Jahwehen und beten, ach, Jahweh, lass uns nicht wegen des Lebens dieses Mannes umkommen und rechne uns kein unschuldig Vergessens blatten. Denn du, Jahweh, erst getten, was dir Jephiel. 15. Anschließend nahmen sie Jonah und warfen in ins Meer, sofort beruhigte sich der Sturm. Die Männer jedoch gerieten in groß Ehrfurcht vor Jahweh, brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gilab dab. 16. Der Text für Vers 16 war im Original nicht vorhanden.